stimm dich ein. Du wirst durstig sein, hier ein Gläschen Wein, sollst erstmal tüchtig speisen. Nun setz dich und zeige, ehe du den Bogen spannst. Was du trinken kannst, spielst mit leerem Wanst, doch nur traurige Weisen. Nun fiede dich heiß, in Brandwein sollst du baden, tauch ein in Schnaps und Schwanz, das nicht ein Faden an deinem Leibe trocken bleibe, denk dran, ohne Fleiß kein Preis. Dort, wo Nymphen singen und tanzen ohne Ruh, spielst du dazu, keiner weiß, wie du den rechten Ton zu finden, der die Herzen zum Schwingen und zum Erbeben bringt, in die Glieder dringt, in die Seele singt, dass uns fast die Sinne schwinden. Nur eins stört mich hier, dass die Mädchen schier erblinden, aus Liebe zu dir kann's kaum verwinden. Ich bin richtig eifersüchtig und ich schäme mich dafür. Ich liebe die Frauen, doch sitz ich hier allein. Stumm wie ein Stein, mir fällt nichts ein, bin schüchtern und auch feige. Man muss sich wohl trauen, so macht der Spielmann das. Jetzt trinkt er was und stürzt das Glas hinunter bis zur Neige. Dann zupft und fiedelt er zunächst nur seine Geige, die Mädchen erst nachher. Schon gut, ich schweige. Oh, wie ich leide und ihn beneide, wenn ich doch nur ein Spielmann wäre.